Wir verließen die eine Hälfte des ehemaligen Speisezimmers und begaben uns in die andere. Ich setzte mich mit dem Stenoblock auf dem Schoß vor den Einwegspiegel. Elgin nahm vor der Konsole Platz und drückte einen der Knöpfe. Die Schallplatte fing an zu rotieren, der Tonarm senkte sich herab und die Musik setzte ein, Debussy. Elgin drückte einen weiteren Knopf, die Musik in unserer Hälfte der Versuchsanordnung verstummte, war aber noch aus Mrs. Gibsons Hälfte zu hören. Sie betrachtete das Bild und kicherte. 14.14 Uhr, G. lacht, schrieb ich in normaler Schrift auf. Ich sah auf die Uhr. 10 Minuten lang betrachtete sie das Bild des Hauses mit einer Konzentration, die nur jemand aufbrachte, der völlig stoned war. Dann ließ sie ganz langsam die Hand sinken, mit der sie das Bild hielt. Ihr Kopf lag auf der Couch. Ihr Gesicht war uns zugewandt, so dass ich sah, wie sich ihre Lider schlossen und wieder öffneten. Die hellrot geschminkten Lippen wirkten entspannt. Elgin stellte sich neben mich, beugte sich vor und stützte die Hände auf die Knie. Er erinnerte mich an einen Oberst drüben in jener anderen Welt, der durch seinen Feldstecher die F-100D-Jagdbomber der 352. beobachtet hatte, wie sie aus ihren napalmschwangeren Bäuchen einen orangefarbenen Vorhang auf den Dschungel niedergehen ließen. Eine lodernde Fehlgeburt, die das grüne Blätterdach zu Asche und die Palmen zu schwarzen Skeletten verbrannte. Und die Männer und Frauen, die »Nantu, Nantu« riefen, obwohl niemand ihre Schreie hörte oder sich darum kümmerte. Das Bild des Hauses sank auf ihren Bauch herab, sie schlief. Elgin ging zur Konsole, schaltete die Musik ab und gleichzeitig die Lautsprecher in unserer Hälfte des Raums an, jedenfalls hörte ich jetzt ihr leises Schnarchen. Er stellte sich wieder in der gebückten Haltung neben mich. Die Polaroid-Kameras auf beiden Seiten waren so eingestellt, dass sie etwa alle 30 Sekunden auslösten und mit ihrem katzengleich schnurrenden Ton die Aufnahmen auf den Boden spuckten. 3, 4 Minuten, nachdem sie eingeschlafen war, sah ich etwas und beugte mich vor. Ich traute meinen Augen nicht, wie das eben beim Anblick von etwas der Fall war, was es eigentlich nicht geben dürfte, aber es war da. Ich rieb mir mit der Handfläche über die Augen, aber es blieb unverändert da. Elgin, Ihr Mund? Ja, ich sehe es auch. Ihre Lippen waren geöffnet und die Zähne schoben sich daraus hervor, wie eine Vulkaninsel aus dem Ozean. Bis auf die Eckzähne hatten sie keine Spitzen, es waren keine Reißzähne, keine Tierzähne, es waren ihre Zähne, nur länger und größer. Die Lippen zogen sich immer weiter zurück, das Zahnfleisch wurde sichtbar, sie wedelte mit den zuckenden Händen und schüttelte die Finger. Die Polaroid-Kameras blitzten und schnurrten, zweimal dort, zweimal hier, die Aufnahmen fielen auf den Boden. Dann ging den Kameras der Film aus. Die Zähne zogen sich wieder zurück, durch die Hände ging ein letzter Ruck, die Finger schienen auf einem unsichtbaren Klavier zu spielen. Schließlich hörte auch das auf. Ihr Mund schloss sich wieder. Wo sich die Oberlippe über den Amorbogen gewölbt hatte, war noch ein blasser roter Lippenstiftfleck zu erkennen. Ich sah Elgin an, er wirkte gelassen und auch wieder nicht. Nun konnte ich einen Blick unter die abgeklärte Fassade werfen, wie wenn am Ende eines Tages eine Wolkenbank aufriss und man kurz den blutroten Sonnenuntergang sehen konnte. Was mir, falls ich bis dahin noch gezweifelt hatte, endgültig bestätigte, dass der Privatgelehrte den Verstand verloren hatte. »Wussten Sie, dass das passiert?«, fragte ich. »Nein.« 20 Minuten später, um 14.58 Uhr, regte sich Mrs. Gibson. Wir gingen hinüber und Elgin schüttelte sie, bis sie ohne Benommenheit oder Schläfrigkeit schlagartig erwachte. Sie öffnete die Arme weit, als wollte sie die ganze Welt damit umschließen. »Das war wunderbar, ein ganz wunderbares Nickerchen.« »Das freut mich. Was haben Sie geträumt? Wissen Sie das noch?« »Ja, ich bin hineingegangen und es war das Haus von meinem Großvater. An der Wand im Flur hing sogar Opas Tick-Tack. So haben meine Schwester und ich seine Seth-Thomas-Uhr immer genannt.« »Und das Wohnzimmer?« Das war auch wie bei Opa. Dieselben Sessel, dasselbe Sofa mit dem rutschigen Rosshaarbezug, dasselbe altmodische Fernsehstandgerät mit der Vase drauf. Unglaublich, dass ich mich an all das erinnern kann. Aber das interessiert Sie ja nicht, haben Sie gesagt. Haben Sie versucht, den Boden anzuheben? Ja, ein klein wenig. Was war darunter? Dunkel. Sie meinen den Keller? Nein, nein, das nicht. Ich habe ihn gleich wieder abgesetzt, den Boden meine ich. Er war schwer. Haben Sie noch etwas bemerkt, als Sie den Boden hochgehoben haben? Ein Geruch, einen üblen Geruch. Ein Gestank.